Okay, Father in heaven, Vater im Himmel, bless these words, I pray. Segne diese Worte. Darum bitte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want you to turn to 2 Timothy with me. Geht bitte zum 2. Timotheus. And I want to preach on an unusual subject. Ich möchte über etwas eher Ungewöhnliches predigen heute. And it's the title is the profile of an imposter. Das Profil eines an imposter. Hochstaplers, eines Hochstaplers. What's the word in German? Hochstapler habe ich. Okay, an imposter. Yeah. And we find that in 2 Timothy chapter 3 verse 13. 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 11, bitte schön. It says, but evil men and imposters will proceed from bad to worse, deceiving and being deceived. 2 Timothy chapter 3 and verse 13. Hier. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. So what is the word now in German? Betrüger, right? Betrüger. What is the word in the King James? The seducer, right? Verführer. Seducer or seducer. Okay. The Greek word, das griechische Wort, is the word goes. G-O-E-S. G-O-E-S. Goes. I don't know how you say it in, how would you say it in Greek? We would geis. Yeah, we have our friend from Greece. Wir haben hier einen Freund aus Griechenland. Yorgos. Yorgos from Greece. Thank you. I'm always careful when I use Greek words. Ich bin vorsichtig, when he's here. Griechische Worte verwende, wenn er da ist. Because I don't want to make him feel funny. Okay. Nicht, dass er, I have to always look if Yorgos is here. Ja, ich schaue immer erst, ob der Yorgos hier ist. And this word, the better word in English is a charlatan. Das beste Wort auf Englisch wäre ein Charlatan. And this word charlatan comes from an Italian word. Charlatan kommt aus dem Italienischen. That came from a little city in Italy called Cerrito or Cerrito. Von einer kleinen Stadt in Italien, die Cerrito heißt. Cerrito. That's how you say it. You Cerrito, say Cerrito. Ja. Mamma mia. Okay. It comes from a little town in Italy called Cerrito. Kommt von einem kleinen italienischen Städtchen, Cerrito. It developed because they had all these magicians there and kind of tricksters. Die hatten dort diese ganzen Magier und Zauberer. And because it was a city that was known for this. Diese Stadt war bekannt für diese Leute. These people were named after the city. Wurde diese Leute nach dieser Stadt benannt. And the word developed into the word charlatan. Ende hat man dann das Wort Charlatan. And that's the theme tonight, the profile of a charlatan. Das Profil eines Charlatans oder die Beschreibung eines Charlatans. And a charlatan is someone who keeps you in the dark. Es ist jemand, der dich im Dunkeln lässt. For personal gain. Um sich persönlich zu bereichern. He leads you to believe that he is something that he is not. Er will dir vorgeben, jemand zu sein, der er aber nicht ist. For his gain. Um seinen Vorteil willen. And for your misfortune. Und um deinen Nachteil willen. This is a charlatan. Das ist ein Charlatan. And let's start back in 2 Timothy 3. Deshalb fangen wir an in 2. Timotheus verse 1. 3, Vers 1. But realize this, that in the last days difficult times will come. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Right? We talked about this last week. Darüber haben wir letzte These Woche are gesprochen. Fierce times. Das sind wirklich, wirklich schlimme Zeiten. They're dangerous. Gefährliche Zeit. This word fierce is like a tiger is fierce. Also es sind ja aggressive Zeiten. Yeah, aggressive, yeah. Perfect. For men will be lovers of themselves. Denn die Menschen werden selbstsüchtig. Lovers sein. Of money. Geldlieb. Boastful. Prahlerisch. Arrogant. Hochmütig. Etc. Etc. Und so weiter. Let's go to verse 4. Vers 4. Treacherous. Verräter. Reckless. Unbesonnen. Conceited. Aufgeblasen. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Right. Lovers of God falls to the ground. Die Liebe zu Gott fällt auf den Boden. Verse 5. Fünf. Holding to a form of godliness. die eine Form der Gottseligkeit haben. Morphosis. Morphosis. Right? A form. Eine Form. An appearance. Eine Erscheinung. Of godliness. Von Gottseligkeit. I mean, it really looks like godliness. Schaut aus wie Gottseligkeit. And to a degree, it is. Zu einem gewissen Grad ist es das. Because it's a very good duplication of what was once godly. Weil es eine gute Kopie ist, Imitation von dem, was wirklich einmal gottselig war. The only problem is it's not coming from within through the Holy Spirit. Nur das Problem ist, es kommt nicht von innen vom Heiligen Geist. It comes from an outward study of someone who is godly. Es kommt durch die äußere Studie jemandes, der gottselig ist. And I watch the godly man. Ich beobachte den Gottseligen. And I start to paint myself. Und ich errichte mich danach aus. I start to learn it. Ich imitiere das. Just like one magician would learn from another one. Genauso wie ein Zauberer vom anderen was lernt. Right? You start to learn it, but it's outward. Du lernst es, aber es ist äußerlich. And you give the real appearance of godliness. Und du gibst wirklich die wahre Form der Gottseligkeit. But it's only an appearance. Aber es schaut nur so aus. And it's very accurate. Und es ist sehr präzise. Outwardly. Äußerlich ist es sehr. So these people hold to a form of godliness. Also diese Leute halten sich fest an der Form dieser Gottseligkeit. Some people's is not so accurate. Bei manchen ist es nicht mehr ganz so genau. Okay. Holding to the appearance of godliness, although they have denied its power. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Avoid such men as these. Von diesen wende dich weg. Verse 10. Now you followed my teaching. Now you followed my teaching. Du bist genau meiner Lehre gefolgt. Conduct. Now watch what Paul talks about. Meinen Lebenswandel. Passt auf, was Paulus jetzt sagt. It's more than just words. Mehr als Worte. It's more than just an appearance. Mehr als das Äußere. You followed my teaching. Du bist meiner Lehre gefolgt. My conduct. Meinem Lebenswandel. My purpose. Meinem Vorsatz. My faith. Meinem Glauben, my patience, meiner Langmut, my love, meiner Liebe, my perseverance, meinem Ausharren, persecutions, meiner Verfolgung, and sufferings, und meinen Leiden, such as happened to me in Antioch, die mir in Antiochien passiert sind, at Iconium, in Iconium, at Lystra, und in Lystra. What persecutions I endured, and out of them all the Lord. Out of them all, the Lord rescued me. Diese Verfolgungen ertrug ich und aus allen hat der Herr mich errettet. Indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Here's our verse again, verse 13. Vers 13. But evil men, böse Menschen, poneros, poneros. This is evil, it's contagious. Das heißt, dieses es ist ansteckbar. It's infectious. Es ist infizierbar, übertragbar. The word kakos is an inner evil. Kakos ist einfach ein Böses. More of the motive of the heart. Das ist mehr auf das Motiv des Herzens beschränkt. Poneros is more of something that is transferred. Aber Poneros ist jetzt böse im Sinne von infizierbar, ansteckend. But evil men and imposters or charlatans. Böse Menschen, Betrüger aber, will proceed from bad to worse, werden zu schlimmerem fortschreiten, deceiving and being deceived, indem sie verführen und verführt werden. They deceive and they are deceived themselves. Sie verführen und werden verführt. Oftentimes the deception comes in the name of grace. Die Verführung kommt oft im Namen der Gnade. In the name of grace. Im Namen der Gnade. The profile of a charlatan. Die Beschreibung, das Profil des Scharlatans. I have been with charlatans in my 26 years of being a Christian. Ich habe Scharlatan erlebt in den 26 Jahren meines Christseins. I have sat with people that I looked up to. Ich saß mit Leuten zusammen, auf die ich aufsah. And they have told me things. Die sagten mir Dinge. That I believed were true. Die ich wirklich für wahr hielt. But led me so far from the truth. Aber mich von der Wahrheit so weit wegführten. And this is what a charlatan does. Und das ist, was der Scharlatan macht. He purposely misleads people. Er beabsichtigt, Leute wegzuziehen. For his personal benefit. um selbst davon zu profitieren. At their misfortune, auf deren Kosten, right? Auf deren Nachteil. He purposely misleads people into thinking that he is something that he is not. Vorsätzlich führt er Leute in die Irre, indem er ihnen vorgibt, jemand zu sein, der er aber nicht ist. Now, what is confusing about a charlatan is this. Das Verwirrende am Scharlatan ist das. We find the same principle in Matthew 23. Wir finden in Matthäus 23 auch das gleiche Prinzip. Where Jesus was blasting the Pharisees. Wo Jesus die Pharisäer anschrie. And he said these words. Da sagte er diese Worte. In verse 3. Vers 3. Therefore, all that they tell you, do and observe. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet. But do not do according to their deeds. Aber handelt nicht nach ihren Werken. For they say things and do not do them. Denn sie sagen es und tun es nicht. That's a charlatan. Das ist ein Scharlatan. Actually, you can very much benefit from much that a charlatan says. Du kannst viel von dem, was ein Scharlatan sagt, gewinnen. Because most of the time a charlatan is looking at someone who's godly. Weil meistens wird ein Scharlatan auf jemanden schauen oder jemanden kopieren, and der taking gottselig their information ist. And passing it on. Und deren Information übernehmen und weiterleiten. But it's never really theirs. Aber es ist nicht ihr Eigentum. Right? They make believe it's theirs. Sie geben vor, sie täuschen vor, dass sie das auch besitzen. They read a wonderful book by Josh McDowell. Sie lesen ein tolles Buch von Josh McDowell. By Billy Graham. Billy Graham. They read wonderful material. Sie lesen schönes Material. But then they pass it on as though it came from them. Aber sie geben es dann weiter, als ob es von ihnen wäre. No credit to where credit is really due. Das Lob, sie geben nicht dem Ehre und Lob, dem es gebührt. And then all of a sudden someone says, wow, you're amazing. Und dann sagt jemand plötzlich, du bist aber toll. And then they say, und dann sagen sie, well, nun, yeah, maybe. Vielleicht. You know what they do? Wisst ihr, was sie tun? When David said, als David sagte, when he said, I would love to drink water out of the well of Bethlehem. Als David sagte, oh, hätte ich doch von, könnte ich von der Quelle von Bethlehem trinken. His three mighty men heard it. Hörten das die drei Mächtigsten. And the Philistines were all around that the well. Doch die Philister standen um die belagerten diesen Brunnen. They were camped out there. Sie lagerten sich darum herum. And these three guys overhear David. Doch diese drei Männer hören David. Oh Lord, thank you, praise you for who you are. Oh Herr, danke, preise dich für wer du bist. I'm thirsty, Lord. Ich bin durstig, Herr. Oh, I'd love to drink something out of that well down there of Bethlehem. Oh, würde ich doch von dem Brunnen von Bethlehem einen Wassertropfen hören. Did you hear that? Hast du das gehört? David would like some water from the well of Bethlehem. David möchte Wasser vom Brunnen von Bethlehem. Are you thinking what I'm thinking? Denkst du an das, was ich jetzt denke? Are you thinking what I'm thinking? Fällt dir das jetzt ein, was mir einfällt? There's thousands of Philistines down there. Es sind tausende Philister dort. Hundreds or thousands. Hunderte, tausende. Let's go. Gehen wir nun. And these guys sneak through. Und die schleichen sich durch. They're sneaking through. Sie schleichen sich an. With their weapons, you know. Mit ihren Waffen. They get to the well. Sie gelangen zum Brunnen. They get a cup of water. Sie bekommen eine Kelle Wasser. We got it. And they walk back out. Sie gehen da wieder raus. And almost drop it, maybe. Verschütten das Wasser beinahe. Don't drop it, you dummy! Come on. Verschütt das Wasser. Sorry. Es tut mir leid. And they walk back up the mountain. Gehen den Berg hinauf wieder. All sweaty. Verschwitzt. A little bit nervous. Nervös. All excited. Und aufgeregt. And they give David the cup of water. Und sie geben David dieses Wasser jetzt. And they say, David, und sie sagen, David, this is because we love you. Das ist, weil wir dich lieben. It's water from the well of Bethlehem. Das ist Wasser, und zwar vom Brunnen von Bethlehem. And David took that water. David nahm dieses Wasser. I don't think he did this in front of them. Das tat er nicht vor ihnen. I think he did it when they left. Das tat er, als sie weg waren. But he went before the Lord. Er ging vor den Herrn. And he said, Lord, I'm not worthy of this. Und sagte, Herr, ich bin das nicht würdig. And he gave it to the Lord. Er gab es dem Herrn. As an offering. Als ein Opfer. And unless we do that, Außer wir machen so welche Sachen. This is where the charlatan fails. Hier versagt der Scharlatan. When suddenly the appearance is deceiving, wenn das Äußere täuscht plötzlich. When people begin to believe that who I am is really, or the appearance I give is who I really am. Wenn die Leute anfangen zu glauben, dass mein Äußeres tatsächlich reflektiert, wer ich bin. All I have to do is play into it. Dann muss ich einfach dann da mich hineinspielen. And that's the profile of a charlatan. Und das ist das Profil des Scharlatans. And you can get really good at this. Und man kann sehr geübt darin sein. You can get so good that you can be on television. Man kann so weit kommen, dass man bis ins Fernsehen es schafft. And nobody would know the difference. Und keiner würde den Unterschied erkennen. Except some discerning people. Außer ein paar durchsichtige Leute. But even people who are discerning look on and say, aber selbst diese mit Unterscheidungsvermögen mögen vielleicht sagen, it's so good in one way. Einerseits es ist so toll. And then it's so weird in another way. Doch ist es so seltsam in einer anderen Weise. Well, this is the profile of a charlatan. Das ist das Profil des Scharlatans. He has worked very, very, very hard at this. Er hat sehr hart gearbeitet. And it's an appearance. Und es ist eine äußere Erscheinung. Now, if we want to look for a charlatan in our church, wenn how do we do that? Wie können wir einen Scharlatan finden in unserer Gemeinde? Right? We want to find a charlatan. Wir wollen jetzt einen Scharlatan finden. Where do we look? Wonach schauen? Everyone's nervous now. Jeder wird nervös. Okay. Where do we find the charlatan? Wo finden wir den Scharlatan? You know where we find him? Wisst ihr wo? Right there. Da. Right in the heart. Im Herzen. Because every single one of us is a phony in the old sin nature. Denn jeder von uns ist in seiner alten Sündennatur falsch. A phony. Ein Verlogener. Yeah, use the same word. An imposter. Ein Hochstapler. We're all liars in the sin nature. Da, die ganzen Lügen, die da in der Sündennatur drin sind. We will all come to that place. Wir kommen alle zu diesem Punkt. Where we have an appearance. Wo wir eine äußere Form haben. And that appearance may be a reflection of the church. Und die mag vielleicht die Gemeinde reflektieren. And let's not get this confused with putting on Christ. Verwechseln wir das aber nicht damit, Christus anzulegen. I've had a bad day. Sagen wir, ich hatte einen schlechten Tag. The kids were going crazy. Die Kinder sind verrückt gewesen. And I was angry. Ich war gereizt. And I was cursing maybe. Sogar geflucht habe ich. Big fight with the wife or husband. Ein Streit mit dem Mann, mit der Frau. And all of a sudden it's time to leave for church. Und jetzt wird es Zeit zum Gottesdienst. And I'm on the worship team. Und ich bin im Anbetungsteam, vielleicht. Or I'm on the buffet team or something, or I'm preaching. Oder ich bin der Prediger oder ich bin der am Buffet dient. What do you do? Was mache ich jetzt? Call up? Hi. Hi. I'm not coming tonight. Heute Abend komme ich nicht. I don't feel good. Fühl mich nicht gut. Have Pastor Matt preach, please. Lass Pastor Matt predigen stattdessen. Have someone else do the offering. Lass jemand anderen die Spende. Can't be on the worship team. Kann nicht am Anbetungsteam. Find a substitute at the buffet. Finde einen Ersatz am Buffet. Can't do Sunday school. Ich bin nicht fit für die Sonntagsschule. Can't be in the Sunday school. Kann nicht in der Sonntagsschule right? sein. No, you put on Christ. Nein, du legst Christus an. You humble yourself before God and you put on Christ. Du demütigst dich vor Gott und du legst Christus an. You walk up those stairs and you say, God, before I enter that hall, forgive me, cleanse me. Du gehst die Treppen rauf und sagst, Herr, bevor ich in die Halle eintrete, vergib mir, reinige mich. And restore me. Stell mich wieder her. And suddenly, as you walk in the midst of the church, und in dem Moment, wo du hineingehst in diese Gemeinde, who you really are in Christ suddenly is reflected to you. Und wer du wirklich in Christus bist, wird dir wieder reflektiert. And you just breathe deep. Und du atmest tief. Ah, it's good to be here tonight. Schön hier zu sein. And you're released. Und du bist befreit. You're restored. Hergestellt. So, the devil would like to come in and say, aren't you a hypocrite? Satan würde gerne jetzt auf uns vorprojizieren, dass wir Heuchler sind. You're not going to even think about being on a worship team tonight, are you? Du wirst doch nicht im Ernst, im Traum daran denken, jetzt im Anbetungsteam zu sein. Yes, I am. Doch, ich werde. And you can go back from where you came. Und du kannst dort zurückgehen, von wo du herkommst. The blood of Christ has cleansed me. Das Blut von Christus reinigt mich. I'm putting on Christ. Ich habe Christus aufgenommen und angenommen. And I'm gonna win. I'm gonna live as an overcomer tonight. Und ich lebe als Überwinder heute Abend. And to the glory of His grace, I'm worshiping God. Zur Herrlichkeit seiner Gnade bete ich Gott. Gott an. I'm serving. Ich diene. I'm teaching. Ich lehre. I'm preaching. Ich predige. I'm loving. Ich liebe. I'm investing. Ich investiere. This is the body of Christ. Das ist der Leib Christi. But the problem comes. Das Problem kommt. Is when someone approaches me. Wenn jemand zu mir kommt. And says, you know what? Und sagt, weißt du was? You are amazing. Du bist erstaunlich. I notice every time you come to church, you have a smile. Jedes Mal, wenn du zum Gottesdienst kommst, hast du ein Lächeln auf dem Gesicht. And then you make the decision. Und dann machst du die Entscheidung. To mislead them. Sie zu täuschen. Don't you ever have a bad day? Hast du niemals, bist du nie schlecht gelaunt? Can't really remember, actually. Kann mich nicht mehr erinnern. Liar. Lügner. You stinking liar. Du bist der you just had a fight with your wife, you liar. Du Lügner, du hast doch erst mit deiner Frau gestritten. And you play into it. Und jetzt spielst du das hinein. And you begin to give the impression of somebody you're not. Und jetzt gibst du den Eindruck von jemandem, der du nicht bist. And you know how destructive this is? Und das ist so destruktiv. This is so destructive. Das ist so destruktiv. Because people begin to want to be like you. Weil die Leute wollen jetzt so wie du sein. But you are not you. Aber du bist aber nicht der, der du bist. So they are just misled into this wilderness. Also werden sie in eine Wüste geführt. And if we have people, a number or a large percentage of people in the church like that. Aber wenn wir viele solcher Leute haben bei uns, where are we going to end up? Wo geht's dann hin? All of us will come to that place where we've got to make that decision. Alle von uns werden an diese Stelle mal vorbeikommen, wo sie diese Entscheidung treffen müssen. All of us will face the temptation of playing the imposter. Alle von uns werden einmal die Versuchung haben, zum Hochstapler zu werden. The charlatan. Zum Charlatan. And we deceive. Und wir täuschen. And we like it. Es gefällt uns and sogar. And people, we love the honor of Matthew 23. Wir lieben die Ehre von Matthäus 23. The Pharisees, they love to walk around and be honored. Die Pharisäer, die lieben es, geehrt zu werden. With their whole, whatever you call it, their whole thing that they wear. In ihren ganzen Kostümen halt. They come out, they put it on. Die ziehen das an. And they walk out. Dann kommen sie raus. Oh, yes, yes. Oh, I must go pray now. Jetzt muss ich beten gehen. Let's see, where's the street corner? Warte mal, wo ist hier eine Straßenecke? Oh, this one's not busy enough. Da sind nicht genug Leute. Oh, here's a busy street corner. Ah, hier ist eine geschäftige. Oh Lord, oh Herr. Hamashiach Yeshua. Baruch Habab, Hamashiach Yeshua. Baruch Habab. And they put the show on. Und die machen diese große Show. And people think, wow, what a spiritual man. Und die Leute sind beeindruckt, was für ein geistiger Mensch. And these people, Jesus said in verse 12 of Matthew 23. Und in Matthäus 23, 12 sagt aber Jesus. They don't enter the kingdom. Die gehen ins Königreich selber nicht rein. But they actually prevent people from entering the kingdom. Und lassen andere auch nicht hinein. Because they give this really strange appearance of what godliness is. Weil sie geben diesen verdrehten Eindruck, was Gottseligkeit bedeutet. They play the role. Sie spielen die Rolle. They love the admiration, the admiration of people. Ja, sie lieben es, von Leuten bewundert zu werden. They're basically liars. Sie sind Lügner. They're living a lie. Sie leben die Lüge. As they look you in the eye, während sie dir ins Gesicht schauen, across a table, gegen Tisch gegenüber, and you know something that they don't know, you know. Und du weißt etwas und du ergötzt dich daran, dass sie das nicht wissen, was du weißt. And suddenly, und auf einmal, you realize this person is looking you right in the eyes and they're lying. Siehst du, der schaut dir direkt in die Augen und lügt. A charlatan. Charlatan. A charlatan. Someone who is a phony. Jemand, der falsch ist. But here's the thing. Unecht. Und hier ist das Wichtige. If we don't recognize that every single one of us can be that, wenn wir nicht anerkennen, dass jeder einzelne von uns sowas sein that kann, when we come to the place where the honor is given, dass wenn wir in den Platz kommen, wo die Ehre uns gereicht wird, and we don't give it to the Lord, und wir sie nicht dem Herrn weitergeben, you are now in the process of becoming a charlatan. Dann sind wir am besten Wege dazu, ein Scharlatan zu werden. You might not get very far. Vielleicht kommst du dann gar nicht weit. Maybe people can see right through it. Vielleicht können das Leute schnell durchschauen. But doch. You might get really good at it. Du kannst auch dich sehr ein Meister darin werden. You might become so good at it. Du kannst darin so dich so steigern. That you could work your way in. Dass du wirklich dich hineinschwindeln kannst. To a leadership position in the church. In eine Führungsposition in der Gemeinde. Even on TV. Bis zum Fernsehen. Or maybe even radio. Radio. And nobody would know it. Und keiner weiß es. And you are a charlatan. Und du bist ein Charlatan. I remember hearing someone preach one time. Ich kann mich erinnern, als jemand predigte. And they were preaching against gossip. Und die haben dann gegen üble Nachreden gepredigt, gegen das böse Nachreden. And I was just listening and saying, oh God, oh God, help me, you know, Gott, anyway, cleanse me if I've done that. Reinige Jesus, mich, wenn ich das getan habe. Jesus, hilf mir. And the person sat down. Und die Person setzte sich after hin. Saying, Father, bless this in Jesus' name. Nachdem dieser Mensch sagte, segne das in Jesu Namen. Amen. Amen. Sat down with me. Setzte sich neben mich. And started speaking evil about another guy. Und hat über einen anderen Menschen was Böses nachgesagt. I was so overwhelmed. It took me a while to think what even happened there. Ich war so überwältigt, dass ich ziemlich lange gebraucht habe, um überhaupt zu erkennen, was jetzt passiert ist. Living above the word. Er lebt jenseits des Wortes. There's a movie called Above the Law. Da gibt's einen Film, der heißt Jenseits des Gesetzes. I think it was about policemen who did whatever they wanted to do. Es ging um einen Polizisten, der machte, was immer ihm einfiel. They used the law on other people. Benutzt das Gesetz gegen andere. But the law did not apply to them. Doch das Gesetz war für ihn selber nicht anwendbar. Now look at Romans chapter 2. Gehen wir bitte zu Römer Kapitel 2. This is a charlatan. Das ist ein Scharlatan. All of us are going to have to make the decision at some point. Alle müssen zu irgendeinem Moment einmal eine Entscheidung machen. I am not going this direction. Dass ich diese Richtung nicht mehr weitergehe. I am not going to live in a form or appearance of godliness. Ich lebe nicht mehr länger in einem äußeren Erscheinung der Gottseligkeit. And deny its power. Aber verleugne dessen Kraft. The power of humility. Die Kraft der Demut. The power of honesty. Die Kraft der Ehrlichkeit. The power of integrity. Der Integrität. And character. Und des Charakters. And courage. Und des Mutes. Romans chapter 2. Römer 2. Verse 17. Vers 17. If you bear the name Jew and rely upon the law and boast in God. Wenn du dich aber einen Juden nennst und du dich auf das Gesetz stützt, but let's change it a little bit. Tun wir es jetzt ein bisschen ändern. If you bear the name Christian, wenn du den Namen eines Christen nennst and rely upon the Bible, und dich auf die Bibel and verlässt boast in God, und dich Gottes rühmst and know his will, und den Willen kennst and approve the things that are essential, und prüfst, worauf es ankommt, being instructed out of the law, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist and are confident that you yourself are a guide to the blind, und traust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, a light to those who are in darkness, ein Licht derer, die in Finsternis sind, a corrector of the foolish, ein Erzieher der Törichten, a teacher of the immature, ein Lehrer der Unmündigen, having in the law the embodiment of knowledge and of the truth, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. And Paul says, you therefore, du deshalb, who teach another, der einen anderen lehrst, do you teach yourself? Lehrst dich selbst nicht? You who preach that one should not steal, do you steal? Der du predigst, man soll nicht stehlen. This is a charlatan. Stiehlst du? Das ist der Scharlatan. Do you teach not to steal, but you steal? Du sagst, man soll nicht stehlen, stiehlst aber selber. And all of us will be confronted with these issues. Alle von uns werden mit diesen Themen konfrontiert werden. This is why Christians suffer persecution. Deswegen erleiden ja auch die Christen Verfolgung. Because we have to make decisions, weil wir müssen Entscheidungen treffen, that will keep us from being a hypocrite, die uns davor abhalten, Heuchler zu werden. And when we don't flow with the deceitfulness of the world, und wenn wir mit der heuchlerischen Welt nicht weitermachen, and the way that the world does things, und die mit dieser Art, die die Welt eben praktiziert, we get ourselves in trouble with people. Dann bekommen wir Probleme mit Leuten. You who say, verse 22. You who say that one should not commit adultery. Der du sagst, man soll nicht Ehe brechen. Do you commit adultery? Begehst du Ehebruch? You who abhor idols, do you rob temples? Der du die Götzenbilder für Gräuel hältst, du begehst Tempelraub? You who boast in the Bible or the law. Der du dich des Gesetzes oder der Bibel rühmst. Through the breaking of the law, you dishonor God. Du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. And here's the saddest thing of all, verse 24. 24, das ist das Traurigste. For the name of God is blasphemed among the nations because of you. Denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert. Just as it is written. Wie geschrieben steht. And Satan always wants to bring charlatans in. Satan möchte immer Scharlatane hineinbringen. And he wants to work with them so that at some particular point, er will mit ihnen zusammenarbeiten, dass zu einem gewissen Zeitpunkt, when their deceitfulness is exposed, wenn ihre Unechtheit also offen darliegt, the unbeliever can blaspheme God, dass dann dem Ungläubigen die Gelegenheit gegeben wird, Gott zu lästern. And say, you see, that's what the church is all about. Siehst du, das so ist die Gemeinde aufgebaut. And the nations blaspheme God. Und die Ungläubigen, die Nationen lästern Gott. But there's hope. Da ist Hoffnung. And here it is. Hier ist sie. In Matthew chapter 5 verse 8. Matthäus 5 Vers 8. I think it's verse 8. It says. Dort steht. Blessed are the pure in heart. Gesegnet sind die Reinen im Herzen. For they shall see God. Denn sie werden Gott sehen. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sie werden Gott sehen. This is the key. Das ist der Schlüssel. It's honesty. Ehrlichkeit. Before God. Vor Gott. If, and I'll say this. Ich sag das. If you cannot be honest before men, wenn du vor Menschen nicht ehrlich sein don't kannst, even think that you can be honest before God. Dann wage gar nicht daran anzunehmen, dass du Gott gegenüber ehrlich sein this kannst. Is why it says they are deceived themselves. Deswegen steht, dass sie sich selbst täuschen. They deceive. Sie täuschen. They play the game, spielen das Spiel. And they are deceived themselves. Und täuschen sich selber eigentlich. There's no honesty before people. Keine Ehrlichkeit Leuten gegenüber. And then they may even take on a theology. Dann nehmen sie eine Theologie an. And use the theology to protect themselves. Die sie dazu benutzen oder missbrauchen, sich zu schützen. To protect themselves. Sich selbst zu bewahren. God doesn't remember our sin. Gott erinnert sich nicht unserer Sünden. What is that? That's true. Okay. Ja, stimmt. I believe that. Das glaube ich auch. God puts our sin in the deepest sea. Gott setzt unsere Sünde ins tiefste Meer. I believe that too. Das glaube ich auch. If I confess my sin, he's faithful and just to forgive me. Wenn ich meine Sünde bekenne, dann ist er treu und gerecht und wird mir vergeben. I believe that too. Ja, das glaube ich. And cleanse me of all unrighteousness. Und von aller Ungerechtigkeit reinigen. I believe that too. Auch das glaube ich. But the charlatan uses that. Doch der Scharlatan benutzt es. To protect himself. Um sich zu schützen. When anyone begins to see through, wenn jemand anfängt, das zu bemerken, he'll use this to back people off. Wird er das dann verwenden, Leute von sich fernzuhalten. And he's deceived into thinking, und ist getäuscht in seinem Denkweise, that he's honest before God, dass er ehrlich vor Gott sei, when it's the furthest thing from the truth. Obwohl gerade das am wenigsten der Fall ist. 1. Johannes 4:20. If I can't love people who I see, wenn ich nicht Leute lieben kann, die ich sehr wohl sehe, how can I love God who I don't see? Wie kann ich dann Gott lieben, den ich nicht sehe? Let's change the verb. Tun wir das Zeitwort verändern. If I can't be honest to people who I can see, wenn ich nicht ehrlich zu Leuten bin, die ich wohl sehe, how can I be honest to God who I don't see? Wie kann ich dann ehrlich vor Gott sein, den ich nicht sehe? Blessed are the pure in heart. Gesegnet sind die Reinen im Herzen. Katharos. Katharos. It means it can mean one of three things. Das kann eines von drei Dingen to heißen. To be clean. Rein zu sein. To be pure. Pur. Or to be clear. Oder auch einfach transparent. Transparent is exactly the word. Blessed are the transparent in heart. Gesegnet sind die transparenten Herzens. For they will see God. Weil die werden Gott sehen. God will always, always reveal himself. Gott wird sich immer denen zeigen. To someone who is before him. Für jemanden, der vor ihm who ist. Is transparent. der transparent ist. Lord, did you see what I just did? Herr, hast du gesehen, was ich jetzt gemacht habe? I sang that song. Ich habe dieses Lied gesungen. And someone said, did you write that? Und jemand hat mich gefragt, hast du das geschrieben? And I said, maybe. Und ich habe gesagt, ja, vielleicht. What a liar I was. Was für ein Lügner war ich. What a liar. Was für ein Schwindler. I can't hide that from you. Das kann ich dir doch nicht verbergen. Oh God, forgive me. Gott, vergib mir. Did you see the expression on my face, Lord, when someone said, hast wow, what a message. Hast du gesehen, wie jemand sagte, was für eine tolle Botschaft. Did you see how I took the credit for that? Hast du gesehen, wie ich dieses Lob aufgesaugt habe? When someone said, you must have studied 40 hours for that. Als jemand gesagt hat, du hast wahrscheinlich 40 Stunden studiert. And I nodded my head. Und ich habe genickt. Well, I only studied 40 minutes for it. Dabei habe ich nur 40 Minuten dafür. And you studiert. Blessed it. Und du hast es einfach gesegnet. I took the credit. Und ich habe das Lob einfach genommen. Lord, forgive this wicked, evil heart. Gott, vergib diesem bösen Herzen. Oh God, what can you do with me? Gott, was kannst du mit mir noch machen, oder? I can use you. Ich kann dich benutzen. If you keep doing that, wenn du weiter das so machst, I'll forgive you and cleanse you. Vergebe ich dir und reinige you dich. Just keep doing that. Mach so weiter. You just stay pure in heart before me. Bleib lauteren und puren Herzens vor mir. But there are people, da sind Leute, there are Christians, Christen, who don't live in the purity of heart before God. Die nicht in der Herzensreinheit vor Gott leben. They will lie. Sie werden lügen. They'll be jealous. Werden eifersüchtig they'll sein. Manipulate. Werden manipulieren. And they'll walk away from you going. Und die werden weggehen und sich noch ins, if he only ins Fäustchen lachen. Knew what I just did. Wenn der nur wüsste, oder wenn die nur wüssten, was ich jetzt gemacht habe. Aber sie werden nie drauf kommen. I'm so smart. Weil ich so schlau bin. No, you're a charlatan. Nein, du bist ein Charlatan. And it's gonna catch up with you. Und es wird dich mal einholen. It's gonna catch up with you. Es wird dich einholen. One day. Eines Tages. When it does. Und wenn es das tut. The consequences will be almost too great to bear. Werden die Konsequenzen so schwer sein, dass man sie fast nicht tragen kann mehr. I like to believe people. Ich tendiere dazu, Leuten zu glauben. 1. Corinthians says, love believes the best. 1. Korinther 13 sagt man, das Glaube glaubt dir das Beste. Stupid or gullible, nicht, dass ich jetzt naiv wäre, leichtgläubig. But I like to believe that people are sincere when they're talking to me. Sondern ich nehme einmal grundsätzlich an, dass Leute es ernst meinen, wenn sie mit mir sprechen. I'm going to respond to them. Heißt jetzt nicht, dass ich jetzt 100, dass ich darauf reagiere ständig. Later, aber wenn man später drauf kommt, someone could look you right in the eyes, dass jemand dir in die Augen sehen konnte and lie to your face, und dir ins Gesicht gelogen hat, it would take a long time, es würde lange brauchen, before you would ever look in those eyes again and trust that person. Bevor du wieder in diese Augen schaust und dann diesmal vertraust. A long time. Das wird lange so dauern. So, let's close with this. Also schließen wir so ab. God is merciful. Gott ist barmherzig. We are sinners saved by grace. Wir sind Sünder durch Gnade errettet. We all have the tendency, wir alle haben die Tendenz, to play the role, diese Rolle zu spielen, and to mislead people into believing we're more than we actually are. Und Leute irre zu führen darin, dass wir mehr sind, als wir eigentlich sind. But if we follow that through, doch wenn wir darin verharren, you will surely become a charlatan. Dann werden wir zu Scharlatanen. And it may even become your preoccupation for life. Und das kann vielleicht sogar sein die Endposition für das restliche Leben. And woe unto us, und dann weh uns, if we follow that kind of thinking. Wenn wir diesem Gedanken festbleiben, diesem Gedanken festbleiben. So, maybe you're here tonight. Vielleicht seid ihr hier heute Abend. You've never received Jesus. Du hast noch nie Jesus empfangen. If you died tonight, würdest du heute Abend sterben, where would you be? Wo würdest du kommen oder hinlanden? Do you know? Weißt du das? Have you ever received the forgiveness of God through Jesus? Hast du jemals die Vergebung Gottes durch Jesus empfangen? If you die tonight on the way home, wenn du heute Abend sterben würdest am Heimweg, taxi comes through the intersection, boom. Ein Taxi kommt durch die Kreuzung geschossen und you take it to the hospital, man kommt ins Spital, and you die. Und dort stirbst du. Where will you be? Wo wärst du da? If you don't know, then pray with me. Wenn du das dir nicht sicher bist, dann bete. And let's humble ourselves before God. Demütigen wir uns vor and Gott. Let's put our faith in Jesus Christ. Und setzen wir unseren Glauben in Jesus Christus. Who shed his blood, der sein Blut vergoss, on the cross, am Kreuz, to give us eternal life. Uns ewiges Leben zu geben. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you that we can be here tonight. Danke, dass wir hier sein können heute Abend. And thank you that you are a God of grace. Und danke, dass du der Gott der Gnade bist. And we don't have to fear being transparent before you. Wir brauchen nicht Angst haben, vor dir transparent zu sein. We don't have to make believe we're somebody we're not. Wir müssen nicht vorgeben, jemand zu sein, der wir gar nicht sind. It's enough to be your child. Es ist genug, dein Kind zu sein. And maybe you're here tonight. Und vielleicht bist du hier heute. And you want to receive Jesus. Und möchtest Jesus empfangen. He died. Er starb, he was buried, wurde begraben, and he rose from the dead. Starb von den Toten auf. Do you believe that tonight? Glaubst du das heute that he died for you? Dass er für dich gestorben ist. Say, Jesus, forgive me. Sag, Jesus, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. I receive you as my Savior. Ich nehme dich an als meinen Retter. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. And give me the gift of eternal life. Gib mir die Gabe des ewigen Lebens. Cleanse me. Reinige mich. From within. Von innen. Make the cup clean on the inside. Mach die Schale rein auf der Innenseite. I pray, Lord. Darum bitte ich. Jesus, thank you.